Schatten gut und böse, ist Licht gut, wer glaubt noch an das Gute und das Böse mit seiner Rute. Der letzte Schatten lüftet das Geheimnis und ich gebe auf, aufzugeben. Ich lebe nur noch für dein Leben und wenn ich sterbe, dann sterbe ich für dich. Der letzte Schatten fällt und ich lebe nur für dich auf dieser glückverlassenen Welt. Mehr als dich wünsche ich mir nicht, mehr als dich wünsche ich mir nicht. Mir nicht. Du bist immer für mich da, an dem Platz, wo keiner war. In meinem Herz, wo vorher ein schwarzes Loch das Glück mir geraubt und mich mit Schmerz beschoss. Dort bist nun du mit deinem Licht allein. Ich möchte nicht mehr ohne dich sein. Schwarz war die Melancholie, welch Ironie, Dunkelheit und Trauer brachte sie in mein Leben hinein. Nun ist es hell, so gleißend hell, und mein Herz ist heil, du hast es wieder zusammengefügt. Die Teile, die so einsam und allein durch meinen Körper schwirrten und meine Gefühle verwirrt. Und als ob das nicht genügt hätte, hielt mich eine schwere Kette davon ab, frei zu leben. Wie könnte ich nur jemals den Dank dafür geben? Ich fall dir um den Hals und meine Füße verlieren den Halt in Raum und Zeit. Und das Glück wird für ein bisschen Ewigkeit. Sag mir, wie weit wirst du gehen? Sag mir, wie weit werden unsere Herzen sich verstehen, bevor sie auseinander geht. Der letzte Schatten geht von uns und es bleibt ein letzter Wunsch, den du mir erfüllen sollst. Bitte tu mir den Gefallen und lass dich mit mir in die Ewigkeit fallen. Diese Schlucht wird gut dafür sein, ich möchte immer mit dir sein.